Und wenn da in den Häferl der Gras oben drin ist. Wie schaut denn der aus? Das siehst du noch schon. Und wenn der beim Häferl ist? Dann geh okay mit dir. Ohne Widerrede. Ja. Versprochen. Gut. Und wenn er in deinem Häferl ist? Dann gehst du auch mit. Ja, nein, nix da. Da darfst du mir nicht mehr geben, bis ich deins bin. Oh, weh. Ne? Gut. Gut, von mir aus. Wie versprochen. Prost. Also, ich hab. Du bist ein dummer Teufel. Wieso? Weil ich nehme mir so viel Karten in meinem Häferl, dass der Gras oben dabei sein muss. Ja, das ist die Sache. Es ist ein ehrliches Gespiel. Da, die paar lassen da noch. Alles dann. Das ist der Teuser. Na, das ist der Schein oben. Nicht so. Jetzt sieht er. Arge Sau, groß Nenner. Da ist er. Das ist der Großunter. Da gibt's den auch. Ja. Wo ist er denn da, der Krippe? Ist er vielleicht runtergefallen, oder? Schau halt einmal in mein Häferl noch. Ja, in deinem Häferl schau ich doch. Ja. Da ist er. Verdammte Geschichte, du hast dir doch aufgesetzt war für den heutigen Tag. Kuss, du Heiter. Trink mal auf den 90er. Ja, ich wog nimmer die Kirschgeist, den Hinterkünftigen. Ich glaub, damit hast du mich dran gerückt. Nein, damit nicht. Jetzt ist schon so, wie es ist. Hui, die Füße, alles dreht sich. Aber ich bereite dein Glück, Kasper. Gut, was nicht, Dinger. Brauchst du gerade rufen? Ja. Bin gleich da. Ist ja gut, Weg. Gerade rufen. Ist ja recht. Verstehst du? Wenn sie mal nicht mehr gut denkst, sag ich, nix hast und du lebst da. Wie gut ist gerade das Leben und die besser gefällt der etwas hat. Der etwas hat und den du hast, der lustig flut. So wollen wir mal gut. Pass auf, dass du in die Bohr reinfährst. Neunzige. Und nix hat er gemerkt, wie er ein Gras oben aus meinem Ärmel in mein Häferl nicht praktiziert hab. Großvater, bist du auf? Ja, freilich. Und gut, beinahe. Ja, und wir? Hast du dir das überlegt? Mit dem Hirschen? Sollte man den kleinen Umweg jetzt machen? Ja, und ob man jetzt machen, Flori? Viel Eis liegt noch am Weg auf den Saugraum. Und über den Hang ist ganz schön gefährlich, weil's abbauen wird. Für mich, da ist jetzt nichts mehr gefährlich, Flori, aber schon gar nichts. Für mich, da hebt's jetzt ein Leben, wie es ohne Beispiel ist auf der Welt. Hast du den ganzen Kirschgeist da? Respekt. Nix hani und doch lieb ich halt mit Gottes Gnad. Und Limm auf dann nicht bis er gefällt, der Rippes hat. Rüdi aha, die Rippes hat. Und den erst hat mir Gott ja gegeben, a fröhliches Blut. Und fragst, wie steht's mit Leib und Limm, sag euch seid gut. Rüdi aha, di-ri-a, sag euch seid gut. Da hinten gibt's doch ganz schwarz. Ah, das weder heute schon. Wir riskieren's. Wir feiern heraus den Wirtsgarten. Tut Tisch raus und Bänk. Josef, wir bringen alle Bänk raus. Alle Bänk?